Let's turn to 1 Samuel chapter 22. Geht zum 1. Samuel Buch Kapitel 22. And continue with the life of David. Wir wollen mit dem Leben Davids weiter fortfahren. Father in heaven, bless these words to our hearts. Vater im Himmel, segne diese Worte für unsere Herzen. And use them to encourage and correct us. Und verwende sie, um uns zu ermutigen und zu korrigieren. We pray in Jesus' name. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. In 1 Samuel 22, David was hiding in the cave of Adullam. In 1. Samuel 22 versteckt sich der David in der Höhle von Adullam. And in verse 3, David went from there to Mizpah of Moab. Und im Vers 3 lesen wir, dass er von dort nach Mizpah in Moab ging. And then eventually he goes to the forest of Herith in verse 5. Und schließlich gelangt er dann von dort zum Wald von Herith in Vers 5. That's what the prophet Gad told him to do. Das hat ihm der Prophet Gad gesagt, dass er tun sollte. To go down to the land of Judah. Nämlich ins Land Juda zu ziehen. David is a fugitive. David ist ein Flüchtender. And he is innocent. Und er ist unschuldig. But nevertheless, he's a fugitive. Aber nichtsdestotrotz, er ist ein Flüchtling. God is going to use this in his life to bring him into his perfect will for David. Und Gott verwendet dies, um seinen perfekten Willen in das Leben Davids hineinzuwirken. To prepare David to be king. Um David darauf vorzubereiten, König zu sein. It's like a picture of the Lord Jesus. Es ist wie ein Bild vom Herrn Jesus. First to the cross. Zuerst auf das Kreuz. And then the crown. Und dann die Krone. It's the same with us. Und dasselbe ist auch bei uns der Fall. Now in verse 6 we'll start to read. Nun, wir fangen im Vers 6 zum Lesen an. When Saul heard that David and the men who were with him had been discovered. Und Saul hörte, dass David und die Männer, die bei ihm waren, entdeckt worden seien. Then he heard it. Now Saul was sitting in Gibeah under a tamarisk tree. Saul aber saß in Gibeah unter der Tamariske. On the height with his spear in his hand. Auf der Höhe seinen Speer in der Hand. And all his servants were standing around him. Und alle seine Knechte standen bei ihm. Remember, Saul threw the spear at his own son. Erinnert euch, dieser Saul hat den Speer nach seinem eigenen Sohn geschleudert. And the principle we had a few weeks ago or a few months ago. Und das Prinzip, das wir vor einigen Monaten erwähnt haben, was that it's very difficult to believe that believers can become demonized. Ist, dass es sehr schwer zu glauben ist, dass gläubige Menschen dämonisiert werden können. Until the spear is thrown at you. Bis der Speer nach dir geschleudert wird. And Jonathan just would not believe that his father, King Saul, und Jonathan wollte einfach nicht glauben, dass sein Vater, König Saul, wanted to kill David. David töten wollte. And David said it's true. Und David sagte aber, es ist and wahr. Saul said it can't be true. Und Jonathan sagte, das kann nicht wahr sein. This cannot happen. My father would not do this. Und er hat gesagt, das kann nicht stimmen. Mein Vater wird sowas niemals machen. And then we talked about the travesty of being anointed yet not accountable. Und dann haben wir davon gesprochen, dass das eine Travestie ist, sozusagen gesalbt zu sein, aber nicht verantwortlich zu sein. The travesty of being anointed yet not accountable. Die Travestie, gesalbt zu sein, aber nicht verantwortlich zu sein oder Rechenschaft zu geben. Accountable means that there's somebody who can tell me that I'm wrong. Rechenschaft abzulegen bedeutet, dass mir jemand sagen kann, ich liege falsch. Unaccountability means there's no one who can tell me I'm wrong. Wenn es keine Rechenschaft gibt, dann heißt das, es gibt niemanden, der mir sagen kann, ich liege falsch. I live my life. Ich lebe mein Leben. I'm accountable unto no one. Ich bin niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig. If someone tries to tell me I'm wrong, und wenn jemand versucht, mir zu sagen, dass ich falsch liege, I immediately defend myself. Dann verteidige ich mich sofort. No matter how absurd my argument may be. Ganz gleich, wie absurd auch mein Argument sein mag. Now Saul is unaccountable. Nun, der Saul ist eben nicht verantwortlich. And he has his men around him. Für seine Handlungen. Er hat seine Männer um sich herum. And he's got the spear in his hand again. Und er hält seinen Speer in der Hand. And this spear is intended for David. Und dieser Speer ist sozusagen auf David, der wartet auf David. And in verse 7, Und in Vers 7. And Saul said to his servants who stood around him. Da sagte Saul zu seinen Knechten, die um ihn standen. Hear now, O Benjamites. Hört doch, ihr Benjaminiter. Will the son of Jesse? Wird der Sohn Isais? Now that's David. Das ist der David. Will the son of Jesse also give to all of you fields and vineyards? Wird der Sohn Isais euch allen auch Felder und Weinberge geben? Will he make you all commanders of thousands and commanders of hundreds? Euch alle zu Anführern über tausend und zu Anführern über hundert machen? For all of you have conspired against me. Dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt. Very convenient to say something like that. Das ist sehr easy. Also sehr leicht, so etwas zu sagen. Very, very strategic to say something like that. So etwas zu sagen bedeutet sehr strategisch vorzugehen. The person who is unaccountable here, der Mensch, der hier keine Rechenschaft abgibt, is conspiring against the plan of God. Verschwört sich gegen den Plan Gottes. Samuel anointed David to be king. Samuel hat ja David gesalbt, um König zu werden. For the very reason that Saul was not accountable to God. Und zwar genau aus dem Grund, weil Saul Gott gegenüber nicht verantwortlich war. He would not obey God. Er wollte Gott nicht gehorchen. In 1 Samuel 15, 22. In 1. Samuel 15, 22. To obey is better than sacrifice. Gott zu gehorchen ist besser als Opfer zu bringen. And Samuel said to Saul, because you have rejected the word of the Lord. Und der Samuel sagt zu Saul, weil du das Wort Gottes abgelehnt hast. The Lord has rejected you from being king. Hat dich der Herr abgelehnt für die Königsherrschaft. So Saul now is conspiring against God's king. Also Saul verschwört sich nun gegen den König Gottes. But he turns it around. Aber er verdreht die Sache. And he says that God's king is conspiring against him. Und er sagt, dass Gottes König sich gegen ihn verschworen hat. And this is the way that Matthew Henry states it. Und so wird es auch von Matthew Henry ausgedrückt. He says that Saul sought David's life. Er sagt, dass der Saul dem David nach dem Leben trachtete. And so pretended that David sought his life. Und so gewissermaßen vorgab, dass der David ihm nach dem Leben trachtete. And number two, und Punkt zwei, he falsely stated that Jonathan was conspiring with David. Er traf diese falsche Aussage, dass Jonathan mit dem David zusammen sich eine Verschwörung ausdachte. And stirring up David against his father. Und dass Jonathan gegen seinen Vater mit dem David konspirierte. Verse 8 again. Vers 8 nochmals. And all of you have conspired against me. Dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt. So that there is no one who discloses to me where my son makes a, when my son makes a covenant with the son of Jesse. Und da ist keiner, der es meinem Ohr eröffnet, dass mein Sohn einen Bund mit dem Sohn Isais geschlossen hat. So he's turning the whole thing around. Also er verdreht das Ganze komplett. And there is none of you who is sorry for me. Und keiner ist unter euch, der sich um mich grämt. So first accusation. Zuerst die Anklage. You are conspiring against me. Ihr verschwört euch gegen mich. Number two, there's sentimentality. Punkt zwei, Sentimentalität. None of you feel sorry for me. Niemanden, keiner mir, also keinem tut ihr. Ich tue keinem leid. Ja. Yeah. Or look at this. Or disclose to me that my son has stirred up my servant against me. Und dass mein Sohn meinen Knecht als Verräter gegen mich aufgewiegelt hat. To lie in ambush. Wie es heute offenkundig ist. As it is this day. Wie es heute offenkundig ist. This was an absolute lie from Saul. Das war eine wirkliche absolute Lüge von Saul. And he knew it. Und er wusste es. He knew he was lying. Er wusste, dass er log. And he was God's anointed. Und er war der Gesalbte Gottes. And he was unaccountable. Und er gab keine Rechenschaft. And because he was unaccountable, und weil er keine Rechenschaft ablegte, lying became very easy. Wurde das Lügen für ihn sehr leicht. So he twists the whole thing. Also er verdreht das Ganze. And as soon as he's threatened, he cries out conspiracy. Und sobald dann bedroht wird, ruft aus Verschwörung. But really the conspiracy is coming from him against God's plan. Aber in Wahrheit kommt die Verschwörung von ihm gegen den Plan Gottes. Against God's word. Gegen das Wort Gottes. He is unaccountable. Er ist nicht verantwortlich. No one can tell him he's wrong. Niemand kann ihm sagen, dass er falsch liegt. The word of God can't tell him he's wrong. Auch das Wort Gottes kann nicht sagen, dass er hier falsch handelt. So God has another plan. Also hat Gott einen anderen Plan. When I discontinue or stop being accountable to God, wenn ich aufhöre, Gott gegenüber die Rechenschaft abzulegen, God begins to change his plan. Dann beginnt Gott seinen Plan zu ändern. Now watch this. Beachte das nun. Verse 9. Vers 9. Then Doeg the Edomite, who was standing by the servants of Saul, answered and said. Da antwortete der Edomiter Doeg, der bei den Knechten Sauls stand, und sagte: I saw the son of Jesse coming to Nob. Ich sah den Sohn Isais, wie er nach Nob kam. To Ahimelech, the son of Ahitub. Zu Ahimelech, dem Sohn Ahitubs. And he inquired of the Lord for him. Der befragte den Herrn für ihn. And gave him provisions and gave him the sword of Goliath the Philistine. Und gab ihm Verpflegung und das Schwert des Philisters Goliath gab er ihm auch. Now this was not all true. Das war nicht alles wahr. I don't read in 1 Samuel 21 that he inquired of the Lord. Ich lese in Kapitel 21 vom 1. Samuel nicht, dass er den Herrn befragte. I read that he gave him provisions, gave him the sword. Ich lese, dass er ihm Verpflegung gab und dass er ihm das Schwert gab. Look at verse 11. Schaut euch den Vers 11 an. Then the king sent someone to summon Ahimelech, the priest. Da sandte der König hin und ließ den Priester Ahimelech rufen. Verse 12. And Saul said, Vers 12, und Saul sagte, listen now, son of Ahitub. Höre doch, Sohn Ahitubs. And he answered, here am I, my lord. Er antwortete, hier bin ich, mein Herr. Saul then said to him, und Saul sagte zu ihm, why have you and the son of Jesse conspired against me? Warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und der Sohn Isais? Nochmals hier. In that you have given him bread and a sword and have inquired of God for him. Dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast. That he should rise up against me by lying in ambush as it is this day. Damit er als Verräter an mir auftreten kann, wie es heute offenkundig ist. Saul's lying again. Hier lügt Saul nochmals. Verse 14. Vers 14. Then Ahimelech answered the king and said, Ahimelech antwortete dem König und sprach, and who among all your servants is as faithful as David? Wer unter all deinen Knechten ist wie David? Even the king's son-in-law. Treu, Schwiegersohn des Königs. Who is captain over your guard. Dazu Anführer deiner Leibwache. And is honored in your house. Und geehrt in deinem Haus. Did I just begin to inquire of God for him today? Habe ich erst heute angefangen, Gott für ihn zu befragen? Far be it from me. Das sei fern von mir. Do not let the king impute anything to his servant. Der König lege solches seinem Knecht nicht zur Last. Or to any of the household of my father. Auch nicht dem ganzen Haus meines Vaters. For your servant knows nothing at all of this whole affair. Denn dein Knecht hat von all dem nichts gewusst. Absolutely innocent. Absolut unschuldig. Verse 16. Vers 16. But the king, aber der König, the anointed one, der Gesalbte, who was not accountable, der aber keine Rechenschaft ablegte, to God, Gott gegenüber, said, sagte, you shall surely die. Sterben musst du, Ahimelech. Ahimelech. You and all your father's household. Du und das ganze Haus deines Vaters. Now this is incredible here. Ich meine, das ist unglaublich hier. Verse 17. Vers 17. And the king said to the guards who were attending him. Und der König sagte zu den Leibwächtern, die ihn standen. Turn around and put the priests of the Lord to death. Tretet her und tötet die Priester des Herrn. Because their hand also is with David. Weil auch ihre Hand mit David ist. And because they knew that he was fleeing and he did not reveal it to me. Und weil sie wussten, dass auf der Flucht war und es mir nicht zu Ohren gebracht haben. Sounds like Nazi Germany. Das klingt so, wie sie im Nazi-Deutschland war. But the servants of the king were not willing to put forth their hands to attack the priests of the Lord. Aber die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht an die Priester des Herrn legen, um sie niederzumachen. Why? They were accountable. Warum? Weil sie waren verantwortlich. They had their own conscience. Sie hatten ihr eigenes Gewissen. And that's the same thing with us. Und genauso ist es bei uns. We don't live unto a person. Wir leben nicht für jemand anderen. We live unto the Lord. Wir leben für den Herrn. We are all accountable to this book. Wir sind alle diesem Buch gegenüber verantwortlich. Psalm 119. Psalm 119. 105. 105. Thy word, dein Wort, is a lamp unto my feet, ist ein Licht für meine Füße, and a light unto my path. Und eine Leuchte auf meinem Weg. Matthew 4:4. Matthäus 4:4. We live by every word that proceeds from the mouth of God. Wir leben von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Revelations 22. Offenbarung 22. You don't add to it. Man fügt nichts hinzu. You don't take away from it. Und du nimmst auch nichts von dem weg. This is what we are accountable to. Diesem Buch sind wir gegenüber verantwortlich. The Bible was given to us for encouragement. Und die Bibel wurde uns gegeben zur Ermutigung, for correction, zur Korrektur, for rebuke, und auch zur Zurechtweisung. And if someone is not accountable to this book, und wenn jemand diesem Buch gegenüber nicht verantwortlich ist, and I am submitted to them, und ich aber diesem Menschen gegenüber mich unterwerfe, without thinking, ohne zu denken, I may do things that I never thought I would do. Dann mache ich vielleicht Dinge, von denen ich niemals gedacht hätte, sie zu tun. Now these servants refused to kill the priests. Diese Diener des Königs weigerten sich, dem König zu folgen. This is the king of Israel. Das ist der König Israels. Kill the priests. Töte die Priester. Go ahead. Geht schon, macht. Go ahead. Macht. You do it. Mach du das. Ich mach das nicht. Kill the priests, I said. Tötet die Priester, habe ich gesagt. I said, do it now. Macht es jetzt, habe ich gesagt. I'm not doing it. Ich mache das nicht. This is the king. Das ist der König. He could have their heads taken off. Er könnte sie sofort enthaupten lassen. They refuse to do something against their conscience. Sie weigerten sich, etwas gegen ihr Gewissen auszuführen. It's the same thing Martin Luther said. Und es ist dasselbe, was der Martin Luther ausgesagt when he hat. Was brought before the council, als er vor diesem Rat trat, and they said, you must retract, reject what you have written. Und sie haben zu ihm gesagt, du musst das zurückziehen, was du geschrieben hast. And then he said, I have to think about this, my answer. Und dann hat er gesagt, ich muss über meine Antwort nachdenken. Came back the next day. Am darauffolgenden Tag ist er zurückgekommen. Said, my conscience, und er hat gesagt, mein Gewissen is held captive to the word of God. Ist dem Wort Gottes gegenüber verpflichtet. I cannot. Ich kann es nicht. And I will not. Und ich werde es auch nicht. Renounce what I wrote. Ich werde nicht zurücknehmen, was ich geschrieben habe. My conscience. Mein Gewissen. When we stand before the Lord, wenn wir vor dem Herrn stehen werden, Romans 14:12, Römer 14:12, we are going to be accountable, wir werden verantwortlich sein, to the Lord, dem Herrn gegenüber, and give an answer to him, wir werden ihm Antwort geben müssen, according to our conscience, gemäß unseres Gewissens, in Romans chapter 2, verse 13, Römer 2:13. Where it says that the Lord will reveal everything that is hidden. Wo es heißt, dass der Herr alles bloßlegen wird, was verborgen ist. And he will judge the secrets of men's hearts. Und er wird die Geheimnisse des menschlichen Herzens richten. And on that day, und an diesem Tag, I can't look to someone else. Kann ich nicht nach jemand anderen Ausschau halten. And say, well, you told me. Und dann sagen, nun, du hast doch zu mir gesagt. It's his fault. Er ist doch schuld. No. Nein. You were accountable to my word. Nein, du warst meinem Wort gegenüber Rechenschaft schuldig. And these priests refused. These servants refused to kill the priests. Und diese Diener weigerten sich, die Priester zu töten. Then the king said to Doeg. So Vers 18. Da sprach der König zu Doeg. You turn around. Tritt du heran. And attack the priests. Und mache die Priester nieder. And Doeg the Edomite turned around and attacked the priests. Und Doeg der Edomiter trat heran und er machte die Priester nieder. And he killed that day 85 men who wore the linen ephod. Und er tötete an diesem Tag 85 Mann, die das leinene Ephod trugen. And he struck Nob, the city of the priests, with the edge of the sword. Und Nob, die Stadt der Priester, schlug er mit der Schärfe des Schwertes. Both men and women, Mann und Frau, children and infants, Kind und Säugling, also oxen, donkeys and sheep, Rind und Esel und Schafe. He struck with the edge of the sword. Er schlug sie mit der Schärfe des Schwertes. And this was one big smoke screen from Saul. Und das war ein smoke screen. It was something he was creating. Also das war etwas, was der Saul sozusagen hervorgebracht hat. That was not true. Was er erfunden hat und was nicht wahr war. He was creating an illusion. Er hat eine Illusion geschaffen. He was constructing what we call in English a straw man. Er hat das geschaffen, was wir im Englischen einen a straw man is what you put in a field also so the birds don't come. Eine Vogelscheuche sozusagen ist, also etwas vorgibt. And this is what people do in debates. Und das machen auch Leute bei Diskussionen. Between political parties. Zwischen den einzelnen politischen Parteien. If one party can't destroy the other party, wenn eine Partei nichts ausrichten kann der anderen Partei gegenüber, they create a straw man. Dann erfinden sie etwas. They say that the party said this. Und dann sagen sie, diese Partei hat gesagt, which they did not, was sie aber nicht gemacht but haben. They lie. Und sie lügen dann. And they say the party said this. Und sie sagen, diese Partei hat behauptet. And then they destroy the lie. Und dann zerstören sie diese Lüge. So that it looks like they've destroyed the party. Und so, dass es eben so aussieht, als ob die Partei dadurch zerstört It's würde. Creating a straw man. Das bedeutet, dass eben etwas This zu erfinden. Is what Saul has done here. Und das hat der Saul hier gemacht. He wipes out the entire city of priests. Er lässt diese ganze Stadt der Priester auslöschen. To protect his insecurity. Um seine Unsicherheit zu beschützen. To protect his little kingdom. Um sein kleines Königreich zu beschützen. From the plan of God. Vom Plan Gottes. Now, when we hear things about people, nun, wenn wir Dinge über Leute hören, when we read something about somebody, oder wenn wir etwas lesen über andere Menschen, Satan always wants to destroy. Satan möchte immer zerstören. The priests of God. Und zwar die Priester Gottes. Satan always wants to destroy their ability to minister to people. Satan möchte immer die Fähigkeit dieser Menschen zerstören, anderen zu dienen. So that the word of God is not received anymore. So dass das Wort Gottes nicht mehr aufgenommen wird. There's no one today that I know of. Es gibt niemanden heute, den ich kenne, as far as great preachers. Und in Bezug auf große Prediger ist das gemeint. Names, but also ich werde keinen Namen nennen. If you think of the biggest names, aber denkt an die großen Namen. Every one of them has somebody saying something evil about them. Jeder von diesen hat jemand anderen, der etwas Böses über ihn ausgesagt hat. Everybody. Jeder. Now, because someone says something evil, nun, weil jemand etwas Böses über jemanden sagt, it's true. Bedeutet es nicht, dass es wahr ist. It also doesn't mean it's not true. Es bedeutet auch nicht, dass es nicht wahr ist. It can be as true. Es kann so wahr sein. For one person, as it is untrue for the next person. In Bezug auf eine Person, wie es auch unwahr sein kann für eine andere Person. In the case of King Saul here. Im Fall des Königs Sauls hier. Who would have imagined that it was King Saul who was lying? Wer hätte sich hier gedacht, dass es der König Saul sei, der hier lügt? He even found someone who could somewhat confirm it. Er hat sogar jemanden gefunden, der das bestätigen konnte. I saw David at the priest's house. Ich habe den David gesehen beim Haus des Priesters. What else would he be doing at the priest's house except inquiring of the Lord? Was hätte er denn sonst dort tun sollen beim Haus des Priesters, als den Herrn zu befragen? Wrong. Falsch. Wrong. Falsch. Wrong. Falsch. And because you assumed wrongly, und weil du etwas Falsches angenommen hast, you were going to be responsible to God for the death of everyone in this city. Wirst du für den Tod aller in dieser Stadt verantwortlich sein. He was wrong. Er war falsch. But er he was falsch. Right about something. Aber he was right. Aber er hatte recht in David Bezug auf did get the sword. Der David hat das Schwert erhalten. But he was wrong. David was not conspiring against King Saul. Aber er lag falsch in Bezug auf diese Verschwörung Davids. But it was just enough. Aber es reichte aus to confirm King Saul's accusation. Aber es reichte aus, um die Anschuldigung des Königs Sauls zu bestätigen. His illusion. Seine Illusionen, die er da hatte. His smoke screen. Und das, was er da aufbrachte. And King Saul was looking for people. Und der König Saul hielt Ausschau nach solchen Leuten. You're all conspiring against me. Ihr verschwört euch alle gegen mich. No one feels sorry for me. Keinem tue ich leid. You're all with the son of Jesse. Ihr seid alle beim Sohn Isais. You're all for him. Ihr seid alle für ihn. Now tell me something about him. Nun, sagt mir doch was über ihn. He was looking for something. Er hat Ausschau gehalten nach something etwas. He could put together. Etwas, was er nehmen konnte. That would convince everybody. Was dann jeden überzeugen könnte. That he was right. Dass er im Recht war. That he could convince everybody that David. So dass er alle davon überzeugen könnte, the one who was anointed by Samuel, dass der David, nämlich der, der von Samuel gesalbt the wurde, one who killed Goliath, derjenige, der den Goliath tötete, was now evil. Dass der jetzt böse war. And it's interesting what Matthew Henry says. Und es ist interessant, was Matthew Henry hier ausdrückt. He says, he was willing to inflict evil on the best and most excellent men he had. Und er schreibt, dass er willens war, das Böse denjenigen zuzurechnen, die die besten und die fähigsten Männer seine Männer waren. He was willing to inflict evil. Also er war willens, das Böse denen zuzurechnen. Best men in his kingdom. Und zwar den besten Männern in seinem Königreich. His son Jonathan. Es war sein Sohn Jonathan. And David. Und David. And he was willing to do it. Und er war willens, das zu tun. Because he was not accountable to God. Weil er Gott gegenüber keine Rechenschaft ablegte. And this is what we talked about. Und davon haben wir gesprochen. This progression. Diese Progression. That in James chapter 3 verse 15. In Jakobus 3 Vers 15. It's earthy. Zuerst ist es irdisch, then it's sensual, dann ist es sinnlich, and then it's demonic. Und dann ist es dämonisch. Now, just to close, nun im Abschluss, in 1 Timothy chapter 5, in 1. Timotheus 5, there's a warning. Finden wir eine Warnung. It says, don't receive anything against an elder. Da heißt es, nehmt also keine Anschuldigungen gegen einen Vers Ältesten 19. an. Vers 19. Do not receive an accusation against an elder except on the basis of two or three witnesses. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. It doesn't say you can't receive an accusation. Es heißt nicht, dass du keine Klage annehmen kannst. It says you can't do it if there's not witnesses. Es heißt einfach, du kannst das nicht annehmen, wenn es keine Zeugen dafür gibt. This is because the devil wants to destroy every single person who is ministering for Christ. Und deshalb möchte der Teufel, also das steht deshalb, weil der Teufel einen jeden Menschen, der Gott dient, zerstören möchte. Satan raised up Saul. Satan hat den Saul groß gemacht. And killed every priest. Und hat jeden Priester getötet. Murdered every priest. Er hat jeden Priester ermordet. Satan wants to murder every man of God in this world. Satan möchte jeden Mann Gottes in dieser Welt umbringen. Does that mean that every man of God is protected? Heißt das, dass jeder Mann Gottes beschützt wird? And unaccountable? Und dass er keine Rechenschaft abgeben Not muss? At all. Nein, überhaupt nicht. But it says this. Aber es heißt Folgendes. Don't receive it unless you have witnesses. Mache keine Anschuldigungen, wenn du keine Zeugen hast. You're gonna get in trouble. Du wirst Schwierigkeiten bekommen. You could make a mistake. Du könntest einen Fehler machen. Even if you know it's true, selbst wenn du weißt, dass es wahr ist, you have seen something happen. Du hast etwas gesehen, was geschehen ist. That's for you. Das ist für dich. You are your own witness. Du bist dein eigener Zeuge. But to hear something, aber etwas zu hören from another, von jemand anderem, means you have to find two more witnesses. Bedeutet noch zwei weitere Zeugen zu finden. It's dangerous to listen to something or read something. Es ist gefährlich, etwas zu lesen oder etwas sich anzuhören. And especially if I don't even know who read it, who wrote it. Und zwar ganz besonders, wenn ich nicht weiß, wer das geschrieben hat. I have to be so careful. Ich muss da so achtsam sein. Anybody can write anything. Jeder kann auch nur alles Mögliche schreiben. And even if it's true, und selbst wenn es wahr ist, the person should put their name on it. Sollte der Mensch seinen Namen darunter number setzen. Number one. And number two, the person should present the witnesses. Und Punkt 2, dieser Mensch sollte die Zeugen präsentieren. This is correct. Das ist richtig. This will protect my heart. Das wird mein Herz beschützen. This protects the servants of the Lord. Das beschützt auch die Diener Gottes. What if someone had said to Saul, you know, we're not allowed to do this without two or three witnesses here? So wie wäre es, wenn jemand zu Saul gesagt hätte, nun, wir dürfen das nicht tun, außer es gibt da zwei oder drei Zeugen dafür. Which is what Moses said. Das hat nämlich Moses so gesagt. Two or three witnesses. Zwei oder drei Zeugen. Those priests would have been alive. Diese Priester würden dann leben. But Saul was creating this illusion. Aber Saul hat da solch eine Illusion hervorgebracht. Piecing things together. Er hat die Dinge so zusammengefügt. And this does not mean, und das bedeutet nicht, that people who are preaching, dass Leute, die predigen, cannot or should not be held accountable. Dass die keine Rechenschaft abgeben sollten. Absolutely. Absolut nicht. Because if preachers are not accountable, weil wenn die Prediger nicht verantwortlich sind, God has another plan. Hat Gott einen anderen Plan. We live by every word that comes from the mouth of God. Wir leben von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. And when the preacher is no longer accountable to this book, und wenn der Prediger diesem Buch nicht mehr länger gegenüber verantwortlich ist, that's a travesty. Dann ist das eine Travestie. He is anointed, er ist gesalbt, and yet not accountable. Aber dennoch nicht verantwortlich. And eventually God will step in and the plan will change. Aber Gott wird schließlich dann eingreifen und der Plan wird sich ändern. And King Saul will lose his kingdom. Und der König Saul verliert dann sein Königreich. For one reason. Aus einem Grund. He was not accountable. Er legte keine Rechenschaft ab über sein Tun. But be careful. Aber seid da sorgfältig damit. This is for us. Das ist für uns. Be careful when you try to hold someone accountable. Seid vorsichtig damit, wenn ihr jemanden verantwortlich macht. And you're not sure about the facts. Und wenn ihr nicht wirklich über die Fakten Bescheid wisst. Even if it's convincing. Selbst wenn das sehr überzeugend klingt. Find a witness. Sucht einen Zeugen. Two or three witnesses. Zwei oder drei Zeugen. This is safety for us. Das bedeutet Sicherheit für uns. Because the devil wants to kill a lot of people. Weil der Teufel eine ganze Menge Leute töten möchte. The devil is, it says he's a roaring lion seeking someone to devour. Es heißt, er ist wie ein brüllender Löwe, der umhergeht und jemanden zu verschlingen sucht. This can happen in a family. Und das geschieht in der Familie. This can happen in a youth group. Das kann passieren in der Jugendgruppe. Someone says one thing. Jemand sagt eine Sache. Pieces it together with something else. Wird mit etwas anderem zusammengefügt. And we have a story. Und wir haben eine Geschichte. And we can destroy some teenager's life. Und wir können das Leben von einem Teenager zerstören dadurch. So, accountability. Also Rechenschaft ablegen. Amen. Amen. Amen. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you today for your word. Danke heute für dein Wort. Lord, we are all sinners saved by grace. Herr, wir sind alle Sünder aus Gnade errettet worden. We need to be so careful. Wir müssen so sorgfältig sein. So easy for any one of us to make a mistake. Es ist so einfach für jeden einzelnen von uns einen Fehler zu machen. To receive a testimony. Ein Zeugnis anzunehmen. Against someone. Gegenüber jemandem. That may be true. Was vielleicht wahr ist, but there's no witnesses. Aber wo es keine Zeugen gibt. We have to be so careful. Wir müssen da so vorsichtig damit and say, umgehen. I have no right. Und wir haben dann kein Recht before the Lord vor dem Herrn, to process these thoughts. Diese Gedanken dann weiter zu unterhalten. Doesn't matter if they're true or not. Ganz gleich, ob sie wahr oder nicht wahr sind. Father in heaven, Vater im Himmel, help us to be careful. Hilf uns, dass wir damit sorgfältig umgehen. Help us to walk according to your word. Hilf uns, dass wir gemäß deines Wortes wandeln. Help us to hold people accountable. Und hilf uns, Herr, dass wir andere Menschen verantwortlich when halten. There is error, wenn es Fehler gibt. With witnesses. Aber mit Zeugen. We thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Amen. Amen.